Abends beim Fernsehen kam Laurie zu ihm an den Sessel und gab das schrille, doppelte Kläffen von sich. Lloyd begutachtete den Hundeblick, erwog Gründe für und wider und hob sie schließlich auf den Schoß. »Wenn du mich nass machst, bist du tot.« Sie machte ihn nicht nass, mit unter den Schwanz gesteckter Schnauze schlief sie ein. Lloyd streichelte sie abwesend, während im Fernsehen das Handyvideo von einem Terroranschlag in Belgien gezeigt wurde. Nach den Nachrichten trug er Laurie nach draußen, wieder wie einen Football. Dort hakte er die Leine ein und ließ sie an der Oscar Road an den Straßenrand hoppeln, wo sie sich hinkauerte und ihr Geschäft verrichtete. »Gut gemacht. Merk es dir.« Um 9 drapierte er eine zweifache Schicht Welpenunterlagen in den Laufstall. Ihm war klar, dass er morgen mehr davon kaufen musste, neben Haushaltsrollen, und hob sie hinein. Sie saß da und beobachtete ihn, er gab ihr etwas Wasser in einer flachen Tasse, und nachdem sie eine Weile geschlabbert hatte, legte sie sich hin, beobachtete ihn aber weiter. Lloyd zog sich bis auf die Unterwäsche aus und legte sich dann selbst hin, ohne zuvor das Bett zurückzuschlagen. Aus Erfahrung wusste er, dass die Decke am nächsten Morgen Opfer seines unruhigen Herumwälzens nur auf dem Boden liegen würde. Heute sank er jedoch fast augenblicklich weg und schlief selig, bis er um 2 Uhr von hohen Wimmerlauten geweckt wurde. Laurie lag mit der Schnauze zwischen den Gitterstäben im Laufstall und wirkte wie ein einsamer Insasse in Einzelhaft. Auf den Welpenunterlagen waren ein paar Würste verteilt. Lloyd schätzte, dass zu so später Stunde auf der Oscar Road nur wenige Passanten, wenn überhaupt welche unterwegs waren, die Anstoß am Anblick eines Halbnackten in Boxershorts und Feinripphemdchen nehmen könnten, also schlüpfte er in seine Crocs und trug seinen Gast, als den er Laurie immer noch betrachtete, nach draußen. Er setzte Laurie auf dem Muschelkies in der Einfahrt ab, sie watschelte ein bisschen herum, schnüffelte an Vogelkotklecksen und pinkelte darauf. Er ermahnte sie wieder, sich das gut zu merken. Sie setzte sich hin und sah zur leeren Straße hinüber, Lloyd sah zu den Sternen hoch. Es schien ihm, dass er noch nie so viele gesehen hatte, aber da täuschte er sich wohl, nur in letzter Zeit halt nicht. Er überlegte, wann er das letzte Mal um 2 Uhr nachts draußen gewesen war, kam aber nicht darauf. Er starrte wie hypnotisiert zur Milchstraße hoch, bis er merkte, dass er im Stehen einschlief. Er trug den Welpen ins Haus zurück. Laurie beobachtete ihn mucksmäuschenstill, während er die vollgeschissenen Unterlagen auswechselte, auf 2 waren auch kleine gelbe Flecke, aber sobald er sie in den Laufstall gesetzt hatte, ging das penetrante Winseln wieder los. Er überlegte kurz, sie zu sich ins Bett zu nehmen, aber das wäre laut »Ein Welpe zieht ein« kompletter Unsinn. Die Autorin, eine gewisse Suzanne Morris, Ärztin für Tiermedizin, stellte das unmissverständlich klar. »Wenn Sie den Weg einmal eingeschlagen haben, gibt es praktisch kein Zurück mehr.« Außerdem behagte ihm der Gedanke nicht, morgens auf der Seite, wo seine Frau immer geschlafen hatte, diese braunen Würstchen vorzufinden, nicht nur wegen der respektlosen Symbolik, sondern auch dahingehend, dass er das Bett neu beziehen müsste, eine Verrichtung, die er verabscheute. Er ging in das Zimmer, das Marion immer als ihre Bude bezeichnet hatte, die meisten ihrer Sachen waren noch da, weil es Lloyd, entgegen dem heftigen Anraten seiner Schwester, noch nicht übers Herz gebracht hatte, auszumisten. Seit Marians Tod hatte er meist einen großen Bogen um die Bude gemacht, selbst der Anblick der Bilder an der Wand schmerzte, erst recht um 2 Uhr nachts. Wahrscheinlich war man um die Zeit besonders dünnhäutig, dachte er, und die Haut wurde erst gegen 5 Uhr, wenn sich das erste Licht im Osten zeigte, wieder dicker. Auf dem Regal über ihrer kleinen CD-Sammlung lag der CD-Player. Den Schritt zum iPod hatte Marion nie gemacht, den sie 2-mal die Woche zu ihrer Gymnastikgruppe mitgenommen hatte. Er prüfte, ob die Mikrozellen im Batteriefach nicht ausgelaufen waren, er blätterte die CDs durch, hielt kurz bei Hall & Oates und ging dann zu Joan Baez' Greatest Hits weiter. Er legte die CD ein und beim Schließen der Klappe begann die Scheibe sich glücklicherweise zu drehen. Er nahm den Player mit ins Schlafzimmer. Als Laurie ihn sah, hörte sie sofort zu winseln auf. Er drückte auf Play und Joan Baez sang »The Night They Drove Old Dixie Down«. Er legte den CD-Player auf eine der frischen Welpenunterlagen, Laurie schnüffelte kurz daran und ließ sich dann davor nieder, wobei die Schnauze fast an das Standsetikett stieß, auf dem Eigentum von Marion Sunderland stand. »Gut so? Das will ich aber auch hoffen.« Er ging wieder ins Bett und steckte die Hände unter das Kopfkissen, wo es schön kühl war. Er hörte der Musik zu. Als Joan Baez »Forever Young« sang, stiegen ihm Tränen in die Augen. »Sowas von vorhersehbar«, dachte er, »das reinste Klischee.« Danach schlief er ein.